I hope you are well rested. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. We are very well rested. Wir haben sehr gut geschlafen. How many hours did you sleep last night, then? Wie viele Stunden hast du geschlafen, Daniel? Very few. Sehr wenig. What? Viel. Really? Daniel only slept Richtig? 4 hours last night. Daniel hat nur 4 Stunden geschlafen. What did you do all night? Was hast du die ganze Nacht gemacht? You couldn't sleep. Du hast nicht schlafen können. About the new church. Du warst so begeistert von der neuen Gemeinde. Why didn't you come to my bedroom? Warum bist du nicht zu mir gekommen? We could have partied all night. Wir hätten die ganze Nacht feiern können. You know, I also went to bed at about midnight and I got up a little after 3. Ich auch. Ich bin so um Mitternacht schlafen gegangen und gegen 3 Uhr auf. Wow. But you know what's the crazy thing? Und wisst ihr, was das Verrückte daran ist? Daniel is sitting here next to me. Daniel sitzt hier neben mir. Seems so well and so rested. Und schaut so gut und ausgeruht aus. Daniel always believed that he needs a lot of sleep, but he's just being the living proof that there is a different kind of rest. I love it. Daniel glaubte immer, dass er viel Schlaf braucht, und er ist somit jetzt der lebende Beweis, dass es eine andere Art von Ruhe gibt, und ich liebe es. That's true. Das ist It's wahr. Really true. Es ist wirklich wahr. He slept 4 hours, but he is so well. I wish you could see him. Er hat 4 Stunden geschlafen und es geht ihm so gut. Ich wünschte, er happy, könnte ihn he's sehen. Not yawning, he's fine. Er ist happy, er gähnt nicht und es geht ihm einfach gut. Daniel is learning and he's proving that there is a rest that's more important than physical rest. Also auch Daniel lernt und beweist, dass es eine Ruhe gibt, die wichtiger ist als körperliche Ruhe. Now, don't hear what I'm not saying. I'm not saying that your body does not need rest. No. I'm not saying that. Hört nicht etwas, das ich nicht sage. Ich sagte nicht, dass euer Körper keine Ruhe braucht. Das sagte ich. If you haven't entered the rest of Jesus, you will always be stressed, no matter if you sleep 8 hours a night or not. Aber was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr nicht in die Ruhe Jesu eingetreten seid, werdet ihr immer gestresst sein, egal ob ihr 8 Stunden geschlafen habt oder nicht. The point that I'm trying to make. Und darauf möchte ich hinaus. You know, today, just think with me. Denkt einfach mit mir. Never have people worked so few hours as they work today. Niemals haben Menschen so wenige Stunden gearbeitet wie heutzutage. Like in Europe, what do you work? Not even 40 hours a week. Wie zum Beispiel in Europa, wie viel arbeitet man da? Nicht einmal 40 Stunden die Woche. Denk nach. I remember my grandparents, they told me, you know, like they would work 10, 12 hours a day. Ich erinnere mich an meine Großeltern, die mir erzählten, sie würden so um die 10, 12 Stunden am Tag arbeiten. So you multiply that by 6 days a week. Multipliziere das dann mit 6 Tage pro Woche. So today people are more stressed with many less hours of work. Somit sind die Menschen heutzutage viel mehr gestresst mit viel weniger Arbeitsstunden. Than people have ever before. Als die Menschen je zuvor. So I want you to understand that the real issue is inside of you and not around you. Ich möchte, dass ihr versteht, dass das wahre Problem in euch liegt und nicht um euch herum. Inside of us, we are at rest and at peace. Everything else around us is not going to be the problem anymore. Wenn wir in uns in der Ruhe und im Frieden sind, dann wird alles, was sich um uns herum abspielt, kein Problem mehr sein. Sometimes I wonder what the Lord feels. Manchmal wundert es mich wirklich, wie der Herr da fühlt. Jesus comes into this world to bring true rest of the soul. Jesus kommt auf die Erde, um die wahre Ruhe für die Seelen zu bringen. And then we have, I don't know, 1 billion, 2 billion Christians in the world, I don't know. Und wir haben dann hier so 2 bis 3 Milliarden von Christen. Ich weiß es nicht so genau. Ihr müsst da nachforschen. But in Brazil, at this very moment, there is about 65 million evangelical Christians. Aber in Brasilien sind da aktuell so um die 65 Millionen evangelikale Christen. One third of the Brazilian nation are evangelical Christians. Ein Drittel der Brasilianer sind evangelikale Christen. I've lived here for 7 years. Ich lebe hier seit 7 Jahren. I've traveled, I think, to 170 different cities in Brazil. Ich habe so ungefähr 170 brasilianische Städte bereist. I've preached at some of the largest events here in this nation. Ich habe während der größten Events dieser Nation gepredigt. I've personally interacted, talked and prayed to, I don't know, for sure tens of thousands of people. Ich habe sicher schon mit 10.000 Menschen gesprochen und interagiert. But I think I can probably count it on my 10 fingers. How many Christians I know that live in the true rest? Aber ich glaube, ich kann an meinen 10 Fingern abzählen, wie viele Christen ich kenne, die in wahrer Ruhe leben. Wow. Isn't that true? Wouldn't you agree, Daniel? Ist das nicht wahr? Wirst du da nicht zustimmen, Daniel? Auch Daniel stimmt zu. Every place we go, there is an endless long line of people who need one more prayer because they're so stressed. Überall, wo wir hinkommen, gibt es eine endlose Schlange von Menschen, die Gebet brauchen, weil sie so gestresst sind. This has been one of the biggest frustrations in Daniel's life. Das ist eine der größten Frustrationen im Leben von Daniel gewesen. He rolled his eyes and said, "Why is Reinhard so patient?" Er rollte mit den Augen und sagte, warum ist Reinhard so langmütig? Get out of this conference. I want to go to a restaurant, eat something, and go to the hotel and sleep. Ich möchte raus aus dieser Konferenz. Ich möchte in ein Restaurant etwas essen und dann ins Hotel und schlafen. Don't want this ich anymore. Möchte das nicht mehr. Reinhard patiently listens until 2 o'clock in the morning to all the problems of the people. Reinhard ist geduldig und hört allen Leuten und deren Problemen bis 2 Uhr in der Früh nach. But you know, many times I actually feel like Jesus. Aber wisst ihr, sehr oft fühle ich eigentlich wie Jesus. How long do I have to teach you the same things? Wie lange muss ich euch noch dasselbe lernen? My little one-time prayer will not fix your problem. Mein kleines einmaliges Gebet wird dein Problem nicht lösen. You applying what I've taught you through the finished work of the cross will resolve. Die Anwendung dessen, was ich über das vollbrachte Werk am Kreuz gelehrt habe, wird dir die Lösung bringen. It's actually really, really funny. Es ist eigentlich wirklich lustig. Because everybody thinks Reinhard is the really, really nice, sweet guy. Denn jeder denkt, Reinhard ist dieser wirklich nette Kerl. So the people come to me for prayer after the meeting. Also kommen die Leute nach der Veranstaltung zu mir zum Gebet. And then they said, pray for me for this problem. Und sagen, bete für mich für dieses Problem. Most pastors do this. Die meisten Pastoren machen dann Folgendes. They lay their hands on their head and say a little prayer. Sie legen die Hände auf den Kopf und beten ein kurzes Gebet. And then they walk away and the people walk away. Und dann gehen sie weg und die Leute auch. They know exactly that the thing wasn't changed, wasn't fixed. Sie wissen genau, dass sich nichts verändert hat. I'm too honest and I love too much to do that. Ich bin zu ehrlich und ich liebe es, Folgendes zu tun. Ich schaue ihnen in die Augen mit einem Lächeln und sage, nein, ich werde nicht für dich beten. Mein Gebet wird dein Problem nicht lösen. Yeah, I'm gonna tell them what fixes the problem, to trust in the finished work of the cross. Und ich sage ihnen, was das Problem lösen kann, und zwar das Vertrauen in das vollbrachte Werk am Kreuz. And Daniel has to translate. Daniel muss das dann anschließend übersetzen. And then people get mad at him because they think I say something nice and he's the mean guy who says that I'm not praying for them. Und sie werden dann sauer auf ihn, weil sie glauben, dass ich etwas Nettes gesagt habe und er der Böse ist, der da sagt, dass ich nicht beten werde. He has to convince them that it's actually what I really said. Und er muss sie dann überzeugen und sagen, dass es tatsächlich genau das war, was ich sagte. But look. Aber schaut. We don't want to enter the rest of God, but we think somebody said a little prayer fixes our problem. Wir wollen nicht in die Ruhe Gottes eintreten und wir denken, dass ein kurzes Gebet unser Problem lösen wird. Please wake up. Leute, bitte wacht auf. And enter the rest of God. Und tretet in die Ruhe Gottes ein. I know. I'm going to tell you how to do that. Don't worry. Ich weiß, ich werde euch zeigen, wie das geht. Keine Sorge. Just chill. Entspannt euch einfach.